macht uns wieder das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Morgen, morgen, morgen, morgen sind wir wieder dabei. Gestern, gestern, gestern, gestern ist uns heute einerlei. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Sind wir heute auch arm und klein? Sind wir heute auch ohne Sonnenschein? Sind wir heute auch noch allein? Aber morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Morgen, morgen kommt die schöne Zeit zu uns zurück. Wird das alles vergehen? Morgen, morgen, morgen, morgen wird das Leben